Und Allah hat als Gleichnis für diejenigen, die glauben, dasjenige von Firauns Frau geprägt, als sie sagte: Mein Herr, baue mir bei dir ein Haus im Paradiesgarten und errette mich von Firaun und seinem Werk und errette mich von dem Volk der Ungerechten.